Ich möchte zuerst ein paar der Fragen beantworten. Aber ich kann jetzt nicht alle beantworten, weil wir noch mehr vorhaben. Frage 1, sind Buße und Errettung das Gleiche? Nein, Buße führt zur Errettung. Stimmt's? Da ist die Umkehr und es gibt Reue, die zur Rettung führt, aber sie sind nicht das Gleiche. Es ist ein Prozess von mehreren Schritten, der aber sehr schnell ablaufen kann, mit Rechtfertigung und Wiederherstellung. Es ist ein ganzer Prozess. Es kann zusammen passieren, es kann weit auseinander liegen. Es liegt an der Person, es liegt vielleicht an dir, genau wie die Heiligung. Aber hier ist die Stelle, an der sich die meisten irren. Und das ist auch der Grund, warum ich die Schriften von E.W. Kenyon sehr mag. Er bringt das sehr deutlich zur Sprache. Ich will damit nicht sagen, dass ich mit allem einverstanden bin, was er geschrieben hat, sondern nur, dass er in manchen Bereichen sehr gute Worte gefunden hat. Er war auch einer der Ersten, der den juristischen und den erfahrbaren Aspekt der Rettung unterschieden hat. Jesus hat sich vollständig um den juristischen Aspekt gekümmert. Der erfahrbare Aspekt besteht darin, dass du die juristischen Vorgaben auf dein eigenes Leben umsetzt. Das ist momentan die einzige Art, wie ich das ausdrücken kann. Was ich damit sagen will, ist, zu der Frage, wann sind wir mit Christus gekreuzigt? Ist es dann, wenn wir es glauben, oder ist es der Zeitpunkt, zu dem Jesus sagte, es ist vollbracht? Ja. Lasst mich euch Folgendes fragen. Wenn ihr mir die Frage beantwortet, werde ich eure Frage beantworten. Wann wurden die afrikanisch geborenen Amerikaner frei? 1865 oder 1963? 1865. Beide Male. Das erste Mal juristisch, das zweite Mal erfahrbar. Versteht ihr den Unterschied? Juristisch war es schon 1865 erledigt, aber am eigenen Leib haben sie es erst 1960 erleben können. Versteht ihr? Der juristische Teil der Tat Jesu wurde am Kreuz vollbracht. Aber erfahrbar wird es, wenn du das Opfer akzeptierst. Stimmt's? Das ist so, wie wenn es eine Medizin gegen die Krankheit X gibt. Hol dir die Medizin ab und du bist geheilt. Theoretisch muss niemand mehr an X sterben. Wird trotzdem irgendwer sterben? Ja. Wer? Jeder, der die Medizin nicht nimmt. Das Angebot wurde gemacht. Aber wenn du das Angebot abschlägst, wirst du trotzdem sterben. Versteht ihr? Jesus hat alles erledigt, aber du musst es noch annehmen. Wenn du denkst, dass du es nicht annehmen musst und trotzdem gerettet bist, dann ist das Allversöhnung. Das ist die falsche Lehre, sie ist nicht wahr. Versteht ihr, wovon ich rede? Gut für euch. Und dann gab es noch eine Frage. Bist du schon mal an einem Kranken vorbeigegangen und hast nicht für ihn gebetet? Ja, das habe ich. Ich musste lernen, mich nicht selbst zu verdammen, wenn ich nicht für jeden Kranken bete, den ich sehe. Und ich versuche immer, für Kranke zu beten, aber manchmal übersiehst du sie einfach. Aber ich will mich nicht mehr selber verdammen. Ich versuche, so vielen zu helfen, wie ich kann. Und wenn ich einen Termin habe, kann ich nicht eine Stunde lang durch Walmart gehen und für jeden beten. Aber ich verdamme mich nicht mehr dafür. Trotzdem setze ich mir selber Zeiten, in denen ich rausgehe, um für Menschen zu beten. Natürlich sind das nicht die einzigen Situationen. Und ich möchte nicht sagen, dass ich nur bete, wenn ich mich geführt fühle. Denn auf diese Weise verstehe ich Heilung nicht. Könnte ich denn für jeden Menschen beten? Ja, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Aber ich bin so damit beschäftigt, für Christen zu beten, dass ich kaum dazu komme, für Nicht-Christen zu beten. Okay? Aber so sollte es nicht sein. Deswegen lehren wir Christen. Deswegen trainieren wir Christen. Damit wir nicht die ganze Zeit damit beschäftigt sind, für Christen zu beten. Damit wir auch anderen helfen können. Die nächste Frage lautet, wenn wir sündigen, bedeutet das, dass wir nicht gerettet sind? Hier muss ich, glaube ich, etwas erklären. Ihr fragt mich und ich frage jetzt euch, wenn du gerettet bist und sündigen kannst, wovon wurdest du dann gerettet? Versteht ihr? Wenn ihr sagt, dass ihr gerettet seid und dann sündigen könnt, wovon seid ihr dann gerettet? Denn das Wort Gottes sagt, dass Jesus kam, um uns von unseren Sünden zu retten. Wenn du also immer noch sündigst, und ich rede hier nicht von einem Fehler, sondern von einem Lebensstil. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einem Lebensstil und einem einzelnen Ereignis. Ein Ereignis passiert einmal in einer bestimmten Situation. Ein Lebensstil ist etwas, in dem du für gewöhnlich lebst und handelst. Deswegen redet Johannes davon, dass, wenn wir sündigen, dass wir dann einen Fürsprecher beim Vater haben. Wenn also Sünde keine Rolle spielen würde, bräuchten wir keinen Fürsprecher. Und wir müssten unsere Sünden nicht bekennen. Das ist ein großer Streit in der Kirche. Und es ist viel Gerede um nichts, denn die Bibel hat dazu schon Stellung genommen. Es ist sehr einfach. Der Grund, warum viele Christen in der Sünde bleiben, liegt darin, dass sie ihr Leben nicht hassen. Sie haben zwar Angst vor der Hölle, und sie wollen dem entgehen und hören dann, dass die Rettung darin besteht, an Jesus zu glauben. Dann gehen sie durch den Prozess, der zur Rettung gehört, um die Hölle zu vermeiden. Aber Jesus hat nie gesagt, kommt zu mir, wenn ihr die Hölle vermeiden wollt. Sondern er sagte, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer eigenes Leben hasst. Wir müssen Sünde so sehen, wie Gott sie sieht. Und wenn du dein altes Leben hast, dann wirst du nicht dorthin zurückkehren. Und das ist das Problem vieler Christen. Sie hassen ihr Leben nicht. Sie hassen das Leben nicht, was sie vorher hatten. Und für sie ist Jesus eine Risikoversicherung. Aber das ist er nicht. Hört zu. Es ist nicht so, dass ihr nicht mehr sündigt, weil ihr nicht in die Hölle gehen wollt. Diese Motivation hält nur kurze Zeit an. Die Angst vor der Hölle kann abnehmen. Und wenn du in einer gesetzlichen Gemeinschaft bist, wird diese Angst immer wieder aufgebaut. Aber ihr müsst erkennen, dass der Hauptgrund, warum ihr nicht mehr sündigen sollt, darin besteht, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Die tut das nicht mehr. Der einzige Grund, warum ihr noch sündigt, besteht vermutlich darin, dass dir die Sünde etwas verspricht, nach dem du dich sehnst, und das du anscheinend nicht von El Shaddai bekommst. Versteht ihr? Die Sünde ist häufig ein Symptom, ein Hinweis auf ein Problem. Ich will damit nicht sagen, dass ein Bankraub nur ein Symptom von Geldmangel ist. Ich will Sünde nicht herunterspielen. Sie ist gefährlich. Ich sage, wenn du diesen Bedarf stillst, dann wird es nicht zur Sünde kommen müssen. Sünde kann kein Lebensstil für uns sein. Jede Sünde, die du tust, drückt aus, dass du entweder Gott oder deine Mitmenschen nicht liebst. Wenn du etwas stiehlst, dann gehört es jemand anderem und du erweist deinem Nächsten keine Liebe. Wenn du dich nach einem Boot zum Angeln sehnst, mit dem du sonntags angeln kannst, anstatt mit den Heiligen Gemeinschaft zu haben, dann ist es ein Idol, ein anderer Gott als Gott. Dann ist Sünde nicht wirklich dein Problem. Dein Problem ist deine Liebe zu Gott. Im Grunde ist es ganz einfach. Wenn du nicht sündigen willst, dann hör auf, darüber nachzudenken. Hör auf, es dir vorzustellen. Hör auf, die Sünde zu füttern in Bereichen, die dazu führen können. Man kann nicht gleichzeitig über Dinge nachdenken, die gut sind und rein und heilig, und dann noch sündigen. Das geht nicht. Sobald du über die Sünde nachdenkst, darüber nachdenkst, es zu tun oder etwas Ähnliches, oder auch nur vom geraden Weg abzubiegen, das ist der Moment, in dem du aufhörst, über Dinge nachzudenken, die gut sind und rein und heilig und einen guten Ruf haben. Worum es geht, ist also einfach, deine Gedanken zu beobachten und an die Leine zu nehmen, deinen Blick auf Jesus zu richten. Konzentriere dich auf ihn. Es nimmt den ganzen Spaß aus der Sünde. Als ich mir sagte, dass einige Dinge in meinem Leben aufhören müssen, ging ich los und kaufte mir einen ganzen Haufen christlicher T-Shirts. Darauf stand Jesus in großen Buchstaben. Und ich trug monatelang keine anderen Shirts mehr, denn mir war klar, dass ich den Namen Jesu so sehr respektiere, dass ich an keinen Ort mehr gehe, den er nicht gut findet. Ich würde seinen Namen nicht in den Schmutz ziehen, indem ich an Orte gehe, zu denen ich gewohnheitsmäßig gegangen bin. Ich habe es als Mittel benutzt, um diese Neigung in mir zu durchbrechen. Und das half mir. Es war meine Therapie. Aber wenn du einfach verhindern willst, dass du an bestimmte Orte gehst, dann ist das ganz einfach. Hierfür musst du kein T-Shirt oder irgendwas anderes kaufen. Mach einfach Folgendes. Geh dorthin, stell dich auf einen Stuhl und fang an zu predigen, so laut du kannst. Du wirst wahrscheinlich nie wieder dorthin gehen. Eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu beenden. Und ich bin fest überzeugt, dass ein Grund, warum Christen sündigen, nicht nur einmal, sondern regelmäßig, ich nehme mich mal selber als Beispiel. Ich weiß noch, ich nannte mich einen Christen, aber sündigte regelmäßig. Und hier sind zwei Dinge erwähnenswert. Niemand erklärte mir, wie ich davon wegkommen könnte. Niemand sagte mir, wie ich die Kraft der Sünde durchbrechen könnte. Ich wusste nicht, dass es schon am Kreuz geschehen war und auch als ich wiedergeboren wurde. Der Teufel hat mich darüber nicht informiert. Und die Kirche hat mich ebenfalls nicht informiert. Ich wusste es also nicht. Aber ich wollte Gott dienen und ich wusste, dass ich zu einem geistlichen Dienst berufen bin. Ich wusste nicht genau, was es war, aber ich ahnte, dass es wie das ist, was ich jetzt tue. Ich versuchte, die verschiedensten Dinge für Gott zu tun und fiel dabei immer spektakulär auf die Nase. Es funktionierte einfach nicht. Und ganz ehrlich, ich wurde sehr wütend. Ich wurde wütend auf Gott. Warum geht das nicht? Das sollte doch gehen. Ich liebte ihn, aber ich war auch wütend auf ihn, denn es klappte einfach nichts. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und wenn du etwas für Gott tun willst und es geht jedes Mal schief, dann fragst du ihn, also Gott, wenn du mir nicht helfen willst, dann lebe ich halt jetzt einfach so, wie ich will. Wie gefällt dir das? Ich hätte das niemals gesagt, aber so empfand ich es. Ich will wirklich gut sein, aber wenn du mir nicht hilfst, dann kann ich auch richtig schlecht sein. Ich bin hier ganz ehrlich. Ich war wütend auf Gott und ich hätte es nicht zugegeben. Ich dachte schließlich, warum es versuchen? Was nützt es? Und es ging hier nicht um Wissen. Denn ich weiß jetzt kaum mehr, als ich damals vor 30 Jahren wusste. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, du kannst zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im Gegensatz zu den Leuten, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Doch du kannst auch lernen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber in den letzten 30 Jahren hat sich meine Einstellung zu den Dingen kaum geändert. Vielleicht in ein paar Details. View of things. And So that was, that was just, I mean, it was, there was information I had, but most of my spiritual growth, most of my maturity. Meine Reife hat nichts mit Wissen zu tun, sondern mit Verantwortlichkeit. Und viel davon hat sich ergeben, nachdem ich in den Vollzeitdienst gegangen bin, als ich mitten in der Nacht Telefonanrufe bekam. Wie ihr alle wisst, sagt man über uns Männer zunächst, dass wir niemals erwachsen werden. Und wenn wir es doch tun, dann sträuben wir uns dabei mit Händen und Füßen. Aber ebenso wisst ihr auch, dass eure Reife exponentiell wächst, sobald ihr eigene Kinder habt. Wenn du denkst, dieses kleine Wesen bekommt nur etwas zu essen, wenn ich dafür sorge, es bekommt dann Nahrung und Kleidung, wenn ich dafür arbeite. Und wenn ich mich dafür nicht einsetze, wird es nichts haben. Und diese Verantwortung sorgt dafür, dass du erwachsen wirst, selbst wenn du es gar nicht willst. Wenn du Kinder hast, wirst du selber erwachsen. Deswegen war es im Judentum wichtig für einen Ältesten, dass er verheiratet war und Kinder hatte. Deswegen schrieb Paulus, dass er seinem Haushalt gut vorstehen soll und gläubige Kinder haben soll. Er dachte sich, wenn du das handhaben kannst, dann kannst du auch eine Gemeinde führen. Diese Einstellung gab es dann auch in der christlichen Gemeinde. Ich bin gewachsen, als meine Kinder geboren wurden. Aber in meinem geistlichen Leben musste ich erkennen, dass ich fähig werden muss, wirksam für Menschen zu beten. In diesem Moment wurde ich geistlich erwachsen. Ich bekam nachts Anrufe, ich ging zu Kranken, ich predigte zu diesem Zeitpunkt bereits und ich sah auch Erfolge. Aber das Schöne war, als ich meine Verantwortung erkannte, konnte ich eine ganze Menge Müll einfach hinter mir lassen. Es wurde für mich sogar abstoßend. Du veränderst dich und du siehst, was es ist. Eine Ablenkung von der Wirklichkeit, von der Wahrheit. Hör zu, wir haben uns die Sache so schwer gemacht. Es geht einfach darum, ob du Gott dienen willst oder nicht. Du willst nur die Hölle vermeiden? Dann wirst du immer elend sein. Wenn du Gott nur dienen willst, um die Hölle zu vermeiden, wird es dir immer schlecht gehen. Das wird auch Gesetzlichkeit genannt oder Dienen im Fleisch. Hör zu, du sündigst, weil du es willst. Du sündigst, weil du es willst. Niemand sündigt an deiner Stelle. Niemand zwingt dich dazu. Du tust es, weil du es willst. Das sagt die Bibel sehr klar. Du wirst von deiner eigenen Lust davongezogen. Du wirst nicht vom Teufel davongezogen. Der Teufel hat damit gar nichts zu tun. Es ist dein eigener Wunsch. Er kommt von dir. Und das habe ich von Charles Finney gelernt, der das hervorragend dargestellt hat. Du kannst jedes Gefühl hervorrufen, das du hervorrufen willst, indem du die Sache anschaust, die dieses Gefühl bei dir erzeugt. Stellt euch zwei Filme vor. In dem einen Action, Pistolen, Bomben, Explosionen, Autojagden. Der andere ist eine Komödie. Was lässt dich diese Wahl entscheiden? Es ist die Frage, wie du dich fühlen willst. Du schaust den Film, der die Gefühle in dir hervorruft, die du fühlen willst. Ach, ich will jetzt keine Explosion sehen. Ich möchte jetzt lachen. Ich will jetzt nicht noch mehr Druck haben, sondern ich will mich entspannen und lachen. Ich gucke mir die Komödie an. Du entscheidest dich für ein Gefühl und danach wählst du den Film. Und das Gleiche gilt für fast jede deiner Entscheidungen. Wenn dir das Gefühl der wahren Liebe Gottes fehlt, die unbedingte, die unbeschreibliche Liebe Gottes, wenn du das nicht bekommst, landest du vermutlich bei Filmen, die Schmutz sind. Es kann um Sex gehen, einfach Schmutz. Sexual stuff, it could be just filth, wenn dir das fehlt. Es ist so ähnlich wie bei Ärzten, die einen geistlichen Ruf mit natürlichen Mitteln folgen möchten. Sie werden zu einem Kranken gerufen und wissen nicht, wie sie es durch die Kraft Gottes tun können, also verschreiben sie Medikamente. Du versuchst, eine geistliche Berufung mit weltlichen Mitteln zu befolgen. Viele Polizisten sollten gar nicht Polizist sein, sondern sie hatten eine geistliche Berufung Gottes, Menschen zu beschützen und zu dienen. Mein erster Pastor war ein ehemaliger Polizeiofficer aus Houston. Er war der beste Pastor, den ich hatte, weil er verstand, was Dienen und Beschützen bedeutet. Er wusste auch, wie man Kranken die Hände auflegt und wie man Tote aufweckt. Eine gute Kombination. Aber erkennt, dass welche Sünde auch immer ihr tut, es liegt häufig daran, dass ihr versucht, etwas im Natürlichen zu erhalten, was ihr anscheinend von Gott nicht bekommt. Ihr solltet euch anschauen, was ihr da sucht, und es dann bei Gott suchen. Und das andere wird verschwinden. Aber ihr tut, was ihr tun wollt. Ihr schaut auf das, was ihr anschauen wollt. Und eine Lösung für viele dieser Probleme ist, haltet eure Augen auf Jesus gerichtet. Schaut auf das, was rein und heilig und gut ist. Das ist so einfach. Und wir machen es so schwer. Es ist auch schwer, wenn du mit der einen Hand an der Welt festhalten willst und mit der anderen an Gott. Du wirst zum Schlachtfeld zwischen den beiden, und das ist der Kampf. Und wenn du dann einfach stirbst, wobei, auch wenn du stirbst, bleibst du manchmal nicht tot, manchmal kommst du zurück oder versuchst es. Manchmal kommst du nur graduell zurück. Und wenn du das bemerkst, tötest du alles noch einmal. Du bleibst jetzt tot. Hör zu, die schnellste Art, sich selbst zu sterben, ist es, für andere zu leben. Wenn du für andere lebst, hilft dir das, dir selbst zu sterben. Denn wenn du für andere lebst, musst du Dinge machen, die umständlich für dich sind. Jemand braucht deine Hilfe, während du gerade am Essen bist. Dann musst du los. So ein gutes Essen, aber ich muss jetzt weg. Denn wenn du jetzt nicht gehst, kannst du nicht vor seiner Operation für ihn beten. Das ist dann unbequem. Aber dein Leben niederzulegen und für andere Umstände zu ertragen, ist ein Teil deines Sterbens. Es war für Jesus nicht angenehm, am Kreuz zu hängen. Es war nicht bequem für Jesus, den ganzen Tag und die ganze Nacht für Kranke zu beten. Er musste jeden Tag sehr früh aufstehen, um etwas Zeit mit Gott allein zu haben, weil die Menge ihn so sehr bedrängte. Er hat sie nicht weggeschickt, er hat sich um sie gekümmert. Er hat diese Zeit aus seiner eigenen Zeit herausgenommen. Gestern Nacht hat mir meine Tochter um 9:30 eine SMS geschrieben. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben und sie hat mich angerufen. Und als ich es ihr erklären wollte, sagte sie mir, du hast gar keine Zeitvorstellung, oder? Nein, das habe ich wirklich nicht. Wenn wir hier rausgehen, werde ich nirgendwo eine Stempelkarte in die Uhr stecken und Pause machen. Und ich beschwere mich nicht, denn ich möchte nicht, dass es aufhört. Ich möchte einfach darin aufgehen und ich möchte mich darin verlieren oder sogar darin verbrennen. Ich habe zu viele Jahre einfach verschwendet, zu viel Zeit verschwendet. Und da ist noch so viel von mir da. Ich hasse es. Ich möchte einfach, dass es stirbt. Denn je mehr von mir stirbt, umso mehr kann Jesus leben. Umso mehr kann auch die Welt Christus sehen. Es geht nicht darum, dass mein geistlicher Dienst größer wird. Ich kann euch ehrlich sagen, dass ich auf einen Zeitpunkt hoffe, wo ich dieser Welt absterbe und dann jemand von euch hier vorne stehen muss, weil ich nämlich woanders hin unterwegs bin. Ich werde nur noch für Jesus leben, werde um die Welt reisen, vielleicht mit dem Auto nach Los Angeles fahren, auf dem Weg predigen, beten, mit Menschen reden, ihnen Liebe zeigen, mit dem Flugzeug reisen, mit dem Schiff. Do stuff along the way, preach, pray, talk to people, love people. Get on a plane, get on a boat, who knows? Go somewhere. Irgendwohin, nach Australien, auf dem Schiff für Leute beten. Pray for people on the boat. Get to Australia. In Australien von Melbourne nach Perth gehen und für Leute auf dem Weg beten. Pray for people along the way. In Perth in ein Boot steigen und nach Südafrika fahren. Vielleicht nach Indonesien. Das wäre meiner Meinung nach so dicht am Himmel, wie ich auf der Erde kommen könnte. Weil es da nicht um die Verwaltung eines christlichen Dienstes geht, um Mietverträge und Feuerbestimmungen und wie viele Menschen in ein Gebäude passen. Einfach nur für Gott und für Menschen leben. Vor einiger Zeit hatte ich einen Vortrag beendet und ich gehe dann häufig in mein Büro zurück und dann kommen manchmal Menschen zu mir und erzählen mir etwas. Aber diesmal wünschte ich mir, dass niemand kommt und es kam niemand. Als ich im Büro war, war alles, was ich tun konnte, meine Arme zu heben und zu sagen, Vater, Vater. Ich verbrachte 5 oder 6 Minuten nur mit Anbetung für all das Gute, was er uns geschenkt hat. Und während meines Gebets danke ich ihm für seine Versorgung und dafür, dass die Leute, die in diesem Raum sitzen, das bekommen haben, weshalb sie gekommen sind. Wenn sie wegen Heilung gekommen sind, würden sie Heilung erhalten. Nicht, weil ich für sie beten würde, sondern weil sie erkennen werden, wer in ihnen wohnt, weil sie erkennen, in welchem Königreich sie leben, dass sie nicht mehr im Reich der Finsternis leben. Dieses Reich hat kein Recht mehr an ihnen. Es ist herausgeworfen worden. Es kann nicht mehr bleiben. Wenn du das verstanden hast, erlebst du einen so großen Frieden. Das hatte ich gelesen, das hatte ich studiert, das hatte ich gepredigt. Ich liebe es, das Heilungsseminar zu halten. Ich liebe es, für Kranke zu beten. Aber bei all dem, worüber ich reden und predigen kann, hat nichts den Effekt, den ich erlebe, wenn ich über dies spreche. Ich kann es nicht erklären. Es ist wie bei diesen Medikamenten, die erst nach einiger Zeit wirken. Und das, was ich euch hier erzähle, das musste ich mir selber predigen. Ich habe die Schriftstellen meditiert, sie mir in Erinnerung gerufen und Gott dafür gedankt. Und versuche darin zu leben und es wird immer lebendiger in mir. Trotzdem lebe ich noch nicht so sehr darin, wie ich es gern möchte. Denn wenn ich das täte, dann würde ich Jesus ähnlich werden. Und da bin ich noch nicht. Es ist einfach noch zu viel von mir sichtbar. Dabei sollte nur er sichtbar sein. Es sollte Freiheit sein. Es ist schwer zu erklären. Es geht darum, einfach darin zu leben. Und sobald du das verstanden hast, musst du es verkünden. Und du wirst begeistert und es wird lebendig. Denn sein Wort ist lebendig. Es ist nicht die Tinte auf der Buchseite. Es ist, was Gott uns gegeben hat. Es ist, wer wir jetzt sind. Es ist auch nicht, was wir erst noch sein werden, sondern das seid ihr schon jetzt. Und es ist nicht der Teufel, der dich daran hindert. Es ist dein eigenes Verständnis oder Missverständnis oder deine Entscheidung, irgendwas zu machen, anstatt einmal um den Block zu gehen und mit deinem himmlischen Vater zu reden. Er wird dir Sachen zeigen, die dich zum Staunen bringen. Und darum geht es, denn er lebt in dir. Jesus war nicht auf Unterhaltung angewiesen. Er musste nicht Fernsehen schauen. Er brauchte das nicht, denn Gott kümmerte sich um ihn. Die Engel dienten ihm. Stell dir vor, dass du zu Gott sagst, Vater, deine Engel sind dienstbare Geister, um uns Menschen zu dienen. Vater, das brauche ich jetzt. Und dann stell dir vor, wie sie zu dir kommen. Und jetzt fragst du, warum ist mir das noch nicht passiert? Weil du eine Lehre daraus gemacht hättest. Du hättest ein Buch geschrieben und ein YouTube-Video daraus gemacht, über deine Engelserfahrung, deine dritte Himmelerfahrung. Und dann wäre es nicht mehr Zeit mit deinem Vater gewesen, sondern dein Schritt zum Ruhm. Gott hätte gesagt, ich hatte gehofft, dass wir echte Gemeinschaft erlebt hätten. Und es geht hier um das Dienen, aber es geht nicht um geistliche Dienste. Viele Leute fragen mich häufig, und welchen Dienst hast du? Ich arbeite am Evangelium. Das ist meine Abteilung. Es geht nur darum, Gott zu dienen. Um es mit John Kennedy zu sagen, frag nicht, was das Königreich für dich tun kann, sondern frag, was du für das Königreich tun kannst. Gott sucht Menschen, durch die er sich mächtig zeigen kann. Das ist das, was Daniel sagte. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Die Augen des Herrn durchsuchen die Erde nach Menschen, durch die er sich stark erweisen kann. Wisst ihr, dass dieser Vers mit einer anderen Bibelstelle korrespondiert, mit der anderen Stelle, die darüber spricht, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht, um Leute zu finden, die er verschlingen kann? Der Teufel kann also genauso wenig irgendwen einfach verschlingen, wie Gott sich durch irgendwen stark erweisen kann. Versteht ihr? Bei beidem ist euer Wille gefragt. Und lasst mich euch sagen, je mehr euer Wille danach ausgerichtet ist, diese Welt zu lieben und die Dinge dieser Welt, umso mehr verschlingt dich der Feind. Das bedeutet nicht, dass du aufhörst zu existieren, sondern dass der Feind immer mehr Kontrolle über dich erhält. Er frisst dich Stück um Stück, bis du nur noch für dich selbst lebst. Und das reicht ihm. Aber Gott ist der, der sagt, ich will mich durch dich als stark erweisen. Ich möchte nicht, dass du dir selbst genug bist, sondern ich möchte durch dich leben. Ich möchte, dass du der brennende Busch bist, auf den die Leute sehen und dass du Zeichen und Wunder tust, damit dein Licht vor den Menschen leuchtet und sie deinen Vater im Himmel verherrlichen. Sie sollen nicht dich verherrlichen. Daran kannst du sehen, dass die Kirche immer noch nicht erwachsen geworden ist. Denn immer wenn Zeichen und Wunder passieren, wird ein Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Wenn die Kirche erwachsen wäre, würde stattdessen unser Vater im Himmel verherrlicht werden. Da müssen wir hinkommen. Jetzt haben wir noch 15 Sekunden. Zehn, neun. Habt ihr heute Morgen irgendwas mitnehmen können?